Andacht vom 5.7.2021, Reinhard Hirtler, zusammengefasst von Margarete, gelesen von Ulla. Jesus bekämpft die Religion. Ich habe heute früh Johannes 9 gelesen. Ich erzähle euch die Geschichte und werde ein paar wichtige Punkte herausgreifen. Ich gebe euch wieder mal ein paar großartige kleine Schlüssel mit. Also, Jesus kam des Wegs und da war ein erwachsener Mann, der von Geburt an blind war. Die Jünger fragten sofort, wer ist schuld an seiner Blindheit? Er oder seine Eltern? Wer hat gesündigt? Jesus antwortete, niemand. Das ist seltsam, denn sicher haben sowohl die Eltern als auch er gesündigt. Aber Jesus sagte, niemand. Lügt Jesus also? Nein. Hier ist der erste Schlüssel. Ihr müsst immer ein paar Fragen stellen, und zwar die richtigen, sonst bekommt ihr keine vernünftige Antwort. Wenn ihr meint, oh, niemand hat gesündigt, so liegt ihr falsch. Diese Menschen waren ja nicht erlöst. Jesus sagte nämlich gar nicht, dass weder der Mann noch seine Eltern gesündigt hätten. Er beantwortete lediglich die Frage seiner Jünger. Die Frage war, warum ist der Mann blind? Und nur darauf antwortete Jesus. Ihr müsst lernen, die Bibel genau zu lesen. Jetzt gleich der zweite Schlüssel. Die Jünger sahen nur das Problem, weil sie religiös dachten. Aber Jesus sah schon die Lösung. Er wusste, dass der himmlische Vater verherrlicht werden sollte. Ist das nicht wunderbar? Die Religion sieht immer das Problem. Jesus hat immer die Antwort. Religiöse Menschen reden immer nur über das Problem. Jesus aber kennt die Lösung. Wenn ich über Pharisäer und Religion rede, möchte ich mich noch verdeutlichen. Es gibt auch heute ein Pharisäertum. Religion ist alles, was sich außerhalb von Jesus Christus auf Gott bezieht. Also, alles, was sich nicht auf das vollbrachte Werk des Kreuzes stützt, ist Religion. Die Pharisäer sahen nur das Problem. Das ist das Problem. Sie lebten in ihrer Religion und sie stellten sich oft besser dar, als sie wirklich waren. Solch eine Religion ist destruktiv. Wenn wir uns nur gut darstellen, es aber nicht sind. Als Jesus dieses Problem mit dem Blinden sah, wusste er bereits die Lösung. Zwei Personen können also auf das gleiche Problem schauen und unterschiedliche Dinge sehen. Die Jünger sahen Sünde, Jesus sah die Herrlichkeit Gottes. Jesus kannte die Lösung, er schaute nicht auf das Problem. Jetzt der dritte Schlüssel. Dieser Mann wurde blind geboren und war sein Leben lang blind. Und Jesus öffnete seine Augen. Vers 3. Ich muss das Werk dessen tun, der mich gesandt hat, solange es Tag ist. Es kommt die Nacht, da niemand wirken kann. Vers 5. Solange ich in der Welt bin, bin ich das Licht der Welt. Der Mann war blind, er sah kein Licht. Er war in Dunkelheit, Jesus gab ihm Licht. Er öffnete seine Augen und plötzlich konnte er sehen. Versteht, Jesus macht nichts, was nicht Gottes natürlichem Wesen entspricht. Er sagt, solange ich in dieser Welt bin, bin ich das Licht hier. Er manifestierte sein Wesen. Was geschah, als Jesus Lazarus auferweckte? Wie tat er es? Er ist Licht. Zu Martha sagte er in Kapitel 11, ich bin die Auferstehung, das Leben, das Licht. Er überwindet Finsternis, Krankheit und Tod aufgrund seines Wesens. Es gibt Menschen heute, die denken, Jesus hätte den Coronavirus gesandt, weil die Welt so in Sünde ist. So reden die religiösen Menschen in dieser Bibelstelle auch. Die Natur Jesu aber zeigt das Wesen Gottes. Das Böse kam noch nie von Gott. Jesus sagte nicht nur, der Mann solle sehen. Er gab weiter, was er war. Unsere schlechten Erfahrungen haben mit Gott nichts zu tun und grundsätzlich auch nicht mit Satan, sondern immer mit unserem eigenen Herzen. Wenn wir falsche Dinge im Herzen glauben, werden wir diese falschen Dinge als Tatsachen ernten. Das beweist sogar die Wissenschaft, und die Bibel sagt in Sprüche 23,7, wie ein Mann in seinem Herzen denkt, so ist er auch. Schaut, wir glauben falsche Dinge und dann geben wir Gott die Schuld. Gott, wo warst du? Und dann jammern wir. Wenn wir die Güte Gottes meditieren und unsere Herzen von seiner Güte überzeugen würden, bräuchten wir uns nicht mehr mit solchen Gedanken auseinanderzusetzen. Ich habe aus der Schweiz eine Nachricht erhalten. Die Frau hörte sich mehrere Andachten von mir an, sie übersetzte sie ins Deutsche und stellte sie auf YouTube. Sie schrieb mir, ich hätte ihr gezeigt, wie gut Gott ist. Sie sagte, es war so lebensverändernd. Sie erkannte, dass sie eine Waisenmentalität hatte. Doch jetzt sah sie, wie geliebt sie von Gott ist, und sie genießt die Güte Gottes. Sie jubelt vor Freude. Wenn wir die Natur Gottes nicht verstehen, werden wir reagieren wie die Jünger. Jede negative Erfahrung wird uns dazu bringen, die Schuld Gott zuzuschieben. Der Teufel gibt Gott ständig die Schuld. Unbewusst in unseren Herzen geben wir dadurch immer Gott die Schuld. Aber Gott schuf Satan. Warum sollte Gott das Böse für uns erschaffen haben? Jesus sagte, nein, Leute, so funktioniert das nicht. Ein vierter Schlüssel. Jesus heilte diesen Mann auf eine außergewöhnliche Weise. Er sagte nicht, sei geheilt. Er sagte auch nicht, Augen auf, ich gebe dir Augenlicht. Er machte es ganz anders. Ich liebe Jesus, er ist so cool. Stellt euch vor, da ist ein von Geburt an blinder Mann. Und da sind 12 ungläubige Jünger. Jesus machte etwas ziemlich Ekliges. Er spuckte auf die Erde, mischte einen Brei mit der Erde und schmierte diesen Brei auf die Augen des Blinden. Dann schickte er ihn weg. Er sollte die Augen im Teich Siloa abwaschen. Warum sagte Jesus nicht, sei geheilt? Warum berührte er nicht nur seine Augen? Jesus sagte sehr klar, ich tue nur, was ich den Vater tun sehe. Es gab keine 7 Schritte, um im Übernatürlichen zu leben und zu wirken. Gestern traf ich mich mit Vinicius. Er meinte, ich solle für die Mentoring-Gruppe Einheiten über das Laufen im Übernatürlichen machen. Ich werde das machen. Mindestens 10 Stunden Lehreinheiten. Aber das Wichtigste ist, man lernt keine Technik, sondern man lebt eine Beziehung. Warum ging Jesus mitten in der Nacht zum Beten? Markus 4 sagt, er heilte viele Kranke, und in Vers 36 lesen wir, lang bevor der Tag begann, stand Jesus auf, ging zu einem ruhigen Ort und betete. Was tat Jesus einige Stunden in der Nacht? Er betete. Er redete nicht stundenlang auf Gott ein. Er schrie auch nicht stundenlang zu Gott, dass er die Kranken heilen möge. Wenn er das gemacht hätte, wäre er ein Pharisäer gewesen. Er selbst hatte seine Jünger gelehrt. Benutzt nicht viele Worte, wenn ihr betet. Also hat auch er nicht viele Worte gemacht, wenn er betete. Was tat er? Er verbrachte Zeit in Gemeinschaft mit seinem Vater und er sah, was der Vater tun wollte. Wenn ihr eure Gebetszeit mehr damit verbringen würdet, Gemeinschaft mit Gott zu haben und zu sehen, was der Vater tun will, hättet ihr den größten Schlüssel für Übernatürliches. Aber was machen wir? Wir wollen den Kerl kopieren, der im Übernatürlichen läuft. Aber so funktioniert das nicht. Es ist keine Technik. Es geht um Beziehung, um Intimität. Jeder kann in dieser Beziehung leben. Wir erleben das ständig in der Schule des Prophetischen und Übernatürlichen. Oft redet der Heilige Geist mitten in einer Lehreinheit und sagt, was ich tun soll. Und wir unterbrechen alles und machen das, was der Geist Gottes will. Das ist so lebensverändernd. Wenn du in einer intimen Beziehung mit Gott lebst, wirst du Übernatürliches erleben. Es macht keinen Sinn, Dreck auf die Augen eines Mannes zu schmieren. Das ist verrückt. Wenn du lernst, in solch einer Beziehung zu Gott zu leben, wirst du nicht mehr überlegen, ob das, was du tun sollst, sinnvoll ist oder nicht. Du tust es einfach. Jesus sollte zu diesem Mann nicht nur sprechen, er sollte ihm den Dreck auf die Augen reiben. Der Vater wollte es so. Der Heilige Geist zeigt mir gerade etwas. Es ist verrückt. Es ist ein prophetisches Wort von Gott. Ich werde das nun hier ganz offiziell sagen, damit es aufgenommen ist. Der Herr zeigt mir gerade, dass die unglaubliche letzte Ernte, die Gott uns geben wird, nie in einem religiösen Rahmen stattfinden wird. Gott wird Dinge tun, die so schockierend und verrückt sind. Gott wird übernatürliche Manifestationen bewirken, die in keiner Form von Religiosität Raum haben werden. Und nur die Menschen, die bereit sind, auf seine Stimme zu hören und ihr zu gehorchen, auch wenn es verrückt klingt, werden von Gott in dieser letzten Ernte kraftvoll benutzt werden. Die Menschen werden im Heiligen Geist reisen. Das wird sehr normal sein. Sie werden übernatürlich von einem Ort zum anderen kommen. Die Menschen werden von anderen verfolgt werden und werden deshalb einfach verschwinden. Auch die Leitung durch Engel wird normal sein. Die Interaktion mit geistigen Mächten wird sehr normal sein. Und die Menschen, die in dieser letzten Ernte für Gott arbeiten, werden in keinerlei religiöse Schublade passen. Nur die Leute, die in intimer Gemeinschaft mit Gott leben und nicht zulassen, dass sie durch irgendeine Beschränkung ihres natürlichen Denkens eingeschränkt werden, nur die Leute, die sämtliche Begrenzungen zurückweisen und der Führung des Himmels folgen, werden kraftvoll benutzt werden. Es wird rund um die Welt Berichte geben über Menschen, die unsinnige Dinge tun und für verrückt gehalten werden. Aber sie werden dem Himmel in Kraft dienen. Also, macht euch bereit. Was wollt ihr? Wollt ihr einen netten kleinen Dienst? Nein. Ihr werdet alle vom Himmel benutzt werden, wie es in keine religiöse Vorstellung passt. Wie Jesus, der tat, was er beim Vater sah. Jesus hat niemanden kopiert, er gehorchte einfach dem Vater. Der fünfte Schlüssel ist, Jesus brauchte radikalen Glauben. Radikaler Glaube gehorcht immer. Hebräer sagt, Israel folgte Gott nicht, weil sie ihm nicht glaubten. Es ist weniger Rebellion als Unglaube. Ich weiß, dass es auch Rebellion sein kann, aber meist ist es Unglaube. Warum sagte Jesus nicht, wisch das aus deinen Augen? Wenn ich in deine Augen spucke und Dreck in deine Augen schmiere, was würdest du tun? Es herauswischen, klar. Jesus erlaubte das nicht. Der Blinde musste den ganzen Weg zum Teich Siloa gehen. Unser natürliches Denken ist, wenn du so dreckig bist, möchtest du den Dreck loswerden. Was da geschehen war, war so ekelerregend. Jesus aber befahl, Der Mann solle bis zum Teich mit diesem Dreck auf den Augen laufen, um es dort herauszuwaschen. So ist der Glaube, in dem wir leben sollen. Glaube, der radikal gehorcht, der nicht dem rationalen Denken gehorcht. Ich kann nur raten, was der Blinde bei sich dachte. Wer ist dieser Mann? Das denke ich, weil später, als Jesus diesen Mann wieder sah und mit ihm sprach, wusste der Mann nicht, wer ihn geheilt hatte. Jesus sagte dann zu ihm: Ich war's. Stellt euch vor, er ist blind, er geht zu diesem Teich. Vorher hatte er nur auf dem Boden gesessen und gebettelt. Er war vermutlich dorthin geführt worden. Es ist nicht nett, einem Blinden zu sagen, er solle irgendwo hingehen. Jesus ist fies. Er schmiert ihm Dreck in die Augen, er schickt ihn alleine weg. Jesus hätte wenigstens seine Jünger mit dem Blinden mitschicken können. Es gibt nichts übernatürlich, das nicht auf Glauben beruht. Der Mann musste im Glauben gehen, in dem Glauben, der gehorcht und der handelt. Zwei Dinge, die Jesus immer konfrontierte, sind Religion und Unglaube. Hebräer 13,8 sagt: Jesus Christus ist derselbe, gestern, heute und in Ewigkeit. Jesus wird heute also ebenso Unglauben konfrontieren. Wenn Jesus also sagt, so machen wir es, dann tu es. Ich habe schon so viele unsinnige und dumme Dinge getan, weil Jesus es sagte. Ich erinnere mich, dass ich einkaufen gehen sollte, um etwas für uns, unsere Kinder zu essen zu kaufen. Jesus aber sagte, ich solle alles weggeben. Also habe ich das getan. Wir werden unsere Wunder nicht erleben, wenn wir nicht im Glauben gehorchen. Noch eine Begebenheit. Meine Jungs waren 8 und 10 Jahre alt und es war kurz vor Weihnachten. In Europa ist Weihnachten ein sehr wichtiges Fest. Ich erinnere mich, dass Debbie und ich uns unterhielten. Wir hatten den Eindruck, all unser Geld, das wir für Geschenke gespart hatten, ins Reich Gottes zu investieren. So sprachen wir mit unseren Jungs. Eigentlich hatten wir vor, Geschenke zu kaufen, aber wir gehorchen Gott. Am nächsten Tag predigte ein Prophet aus einem anderen Land in unserer Gemeinde. Er hatte den Eindruck, dass Versorgung aus Amerika für uns unterwegs ist. Wir wurden so massiv gesegnet. Wir hatten viel mehr, als wir gehabt hätten. Es handelt sich um einen Akt des Glaubens, der sich in absolutem Gehorsam ausdrückt. Der Mann dachte vielleicht die ganze Zeit darüber nach, warum hat er mich nicht geheilt? Wie soll ich denn in den Teich kommen? Ich könnte fallen, ich sehe doch nichts. Er kümmert sich gar nicht um mich. Er musste sich da durchkämpfen, um radikalen Gehorsam im Glauben zu zeigen. Wahrer Gehorsam im Glauben ist immer radikal. Wer das gelernt hat, läuft im Übernatürlichen. Lasst uns Religion zurückweisen. Lasst uns Jesus, dem Licht, folgen. Lasst uns keine weitere Technik lernen, sondern im radikalen Glauben gehorchen. Amen.